glaube, den Räuber Hotzenplotz gibt es gar nicht. Aber natürlich so gibt es. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, ich auch. Und denn? Was man nicht sehen kann, das gibt es doch nicht. Aber Sie oder? Reden einen Unsinn, Herr Tim. Das kann ja sein. Große. Hört euch das aber das trifft nicht in allen Fällen zu. Was sagt er dazu? Oh. Sehen Sie, Herr Dimpelmoser, ich habe recht. Keiner verlässt seinen Platz. Ruhe! Erst müssen die Zeugen einvernommen werden. Ruhe! Dann wird ein Protokoll angefertigt. Runter! Ja, das haben wir gehört. Langsam! Ruhe! Dies ist die Geschichte von Herrn Hotzenplotz, dem Räuber, der landauf, landab bekannt ist wie ein bunter Hund. Alle Bürger fürchten ihn und seinen scharfen Säbel, wenn sie nachts das Tor verriegeln, hat das seinen Grund. Freilich Hotzenplotz, der ist kein ganz normaler Räuber, der den Leuten Ringe abnimmt, Uhren oder Geld. Hotzenplotz ist selbst beim Klauen etwas ganz Besonderes, denn es klaut der Hotzenplotz nur das, was ihm gefällt. Zudem ist der Hotzenplotz ein Mensch von großer Schleue. Viele wollen den Räuber fangen, trotzdem ist er frei. Und inzwischen hört man auch im Volke eine Meinung, Hotzenplotz sei zehnmal schlauer als die Polizei. Mittlerweile haust der Hotzenplotz in dieser Gegend, wo das kleine Städtchen Eschenbach gelegen ist. Zwar die Polizei sagt, sie hat wichtigere Pflichten, doch das heißt in Wirklichkeit, die Polizei hat Schiss. Und während sie hier debattieren und furchtbar kluge Reden führen, hat Hotzenplotz ganz ungeniert die Haxen und das Bier entführt. Hat Hotzenplotz ganz ungeniert die Haxen und das Bier entführt. Eigentlich. Ich lese keine Zeitung, hör, Großmutter. Hier denke ich mal scharf nach. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Na? Sind Sie etwa der Räuber Hotzenplotz? Ja, der bin ich, der Mann mit den 7 Messern. Jetzt machen Sie mir keine Geschichten, das mag ich nicht. Und jetzt geben Sie mir endlich die Kaffeemühle. Aber die gehört doch mir, die können Sie mir doch nicht einfach wegnehmen. Nein, nein, bitte nicht. Die Kaffeemühle dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Tun Sie jetzt, was ich verlange. Ich zähle jetzt bis 3. 1. Ich habe sie von Kasperl und Zeppel zum Geburtstag bekommen. Geburtstag. Ich pfeife auf den Geburtstag, wenn ich nur genug Kartoffeln und Schnupftabak habe. Ach, geben Sie mir doch die Kaffeemühle, bitte, bitte. Aber das können Sie einer alten Frau doch nicht antun. Wenn ich dran kurble, spielt sie mein Lieblingslied. Hören Sie mal. Eben deshalb möchte auch so eine Kaffeemühle haben, die ein Liedchen spielt, wenn ich dran drehe. Also jetzt geben Sie endlich her. Thank you. werde ich meine schöne Kaffeemühle bald wiederkriegen? Selbstverständlich. Und wie lange kann das dauern? Tja, schwer zu sagen. Zuerst müssen wir den Räuber Hotzenplotz mal fangen. Ja, ja. Und Es ist bloß, die Polizei kennt nicht mal seinen Unterschlupf. Der Kerl ist ja so gerissen. Seit 12,5 Jahren führt er die Behörden an der Nase herum. Was sie nicht sagen. Nicht nur, dass er Kartoffeln stiehlt, die auf geheimnisvolle Weise verschwinden. Es gibt auch im ganzen Landkreis keinen Schnupftabak mehr. Wie entsetzlich. Aber ich werde ihm eines Tages das Handwerk legen. Ja. Dabei hoffen wir auf die rege Mithilfe der Bevölkerung. Auf die rege was? Auf die rege Mithilfe der Bevölkerung. Ja, ja. Und Sie glauben, das hilft was? Aber sicher hilft das was, wenn die Leute uns helfen, dem Kerl auf die Spur zu kommen. Ja, ja. Aha. Dann wäre der Polizei am meisten geholfen, wenn die rege Bevölkerung ihre Mithilfe... Ja, freilich, dann bräuchte er nicht mehr einzufangen. Tja, das wäre natürlich das Allerbeste. Aber das ist eine gefährliche Sache. Glaubt ihr denn, dass sich jemand darauf einlässt? Ja, wir zwei, der Seppel und ich. Machst du mit, Seppel? Na klar, wir zwei sind die rege Bevölkerung. Der Polizei muss geholfen werden. Die Nacht ist angebrochen, der Mond kommt rausgekrochen, die Lichter gehen aus. Man hört die Bürger schnarchen, nur Kasperl, Seppel wachen noch lange in Großmutters Haus. Sie wollen es nicht lassen, den Hotzenplotz zu fassen, mit Tapferkeit und List. Der Kasperl hat ne Knoten im Taschentuch dem roten, weil er doch so vergesslich ist. Nichts kann sie mehr stoppen, sie lassen sich nicht foppen, es hält sie nur die Nacht. Die Nacht wird bald vorbei sein, das wird beim Hahnenschrei sein, dann heißt es auf den Weg gemacht. Schlechte Zeiten. Wenn das so weitergeht, muss ich mich wirklich nach einem anderen Beruf umsehen. Die Räuberei bringt auf die Dauer nichts mehr ein. Und anstrengend ist sie auch. Aber wer nimmt mich schon mit so einer komischen Nase, die ich mir im Winter erfroren habe? Alle lachen mich aus. Potz, Blitz, Klatzenhotz! Potz, Blitz, Potzenplotz! Na nu! Was ist denn das? Die wollten mich ausspionieren. Na wartet, ich komme. Jetzt drehen wir den Spieß um. Was hast du gesagt? Zum Kuckuck hast du gesagt? Ja, warte nur. Jetzt werde ich mir diese beiden Vögel in meinen Käfig locken. Darauf kannst du dich verlassen, du. Jetzt bin ich tot. Ja, ja, das könnte dir so passen, du Suppenkasper. So, jetzt wirst du erst mal gefesselt, du. Tief im Wald haust er stolz, Hotzenplotz im Unterholz. Tief im Wald kennt er jeglichen Weg und Steg. Tief im Wald fühlt er sich frei und er fühlt sich wohl dabei. Tief im Wald, da ist er, unumschränkt der Herr. Hotzenplotz auf dem Bauch, auf der Lauer hinterm Strauch. Niemand kommt, wer's auch sei, unbemerkt vorbei. Hotzenplotz, der ist auf Draht und legt jeden rein, der naht. Ihn fängt kein Polizist, nicht einmal mit List. Kasperl und Seppel, ach, ihr seid beide viel zu schwach. Stark und groß, euch zum Trotz, ist der Hotzenplotz. Hotzenplotz, der ist nicht dumm, führt euch an der Nase rum. Darum bleibt lieber da bei der Großmama. Ich, Kasperl, werde ich an die Kette legen. Du bleibst in der Räuberhöhle und wirst für mich arbeiten, bis du schwarz wirst. Dich, Semmel! Dich verkaufe ich! Oh, an wen denn? An meinen alten Freund, den großen und bösen Zauberer Petrusius Wackelmann, Bratzer! Petrusius Wackelmann zaubert, was er zaubern kann. Er schnackelt, zaubert dies und das, was Zauber schnackeln macht ihm Spaß. Wenn Wackelmann mal schnackelt, wird's witzig und wird's wackelt. Begegnest du Zwackelmann, kann es passieren, er schnackelt und schon gehörst du zu den Tieren. Ein Schwein oder Esel, ein Rabe, ein Dackel, drum hüt dich vor Zwackelmanns Zaubergeschnackel. Ein Schnackler nach rechts öffnet Fenster und Türen, ein Schnackler nach links bringt das Feuer zum Frieren. Aus Luft macht er Silber, zu Gold macht er Dreck. Das Zaubergeschnackel ist mein höchster Zweck. Petrusius Zwackelmann zaubert, was er zaubern kann. Er schnackelt, zaubert dies und das, was sauber schnackeln macht ihm Spaß. Wenn Zwackelmann mal schnackelt, das wickt sich und das wackelt. Doch Zwackelmanns Zauberkunst, die ist verzwicket. Das ist es, was Zwackelmann schrecklich bedrücket. Zum Beispiel will's ihm auf den Tod nicht gelingen, dass Schalen durch Zaubern vom Erdapfel springen. Drum muss sich der mächtige Zauberer quälen, die Schalen selbst von den Kartoffeln zu schälen, denn Nudeln und Glauben und Grütze und Raus. Die hängen mir längst schon zum Hals heraus. Petrusius Zwackelmann zaubert, was er zaubern kann. Er schnackelt, zaubert dies und das, was Zauber schnackeln macht ihm Spaß. Wenn Zwackelmann mal schnackelt, verzwickt sich's und verzwackelt's. Da sitzt er, der Zwackelmann, krumm wie ein Stoffel und schält statt zu zaubern ne dicke Kartoffel. Zwar wird er sich lieber in Dienstboten halten, zum Drecksarbeit machen und Garten gestalten. Doch er müsste dumm sein, schön blöd zum Verhauen. Als Zauberer kann er nur Dummen vertrauen. Ein Schlauer käme ihm allzu leicht auf die Schliche. Da hock ich schon lieber allein in der Küche. Petrusius Zwackelmann zaubert, was er zaubern kann. Er schnackelt, zaubert dies und das, was Zwackelmann macht ihm Spaß. Wenn Zwackelmann mal schnackelt, das wird's nicht so Schnupftabak. Was kannst du mir schon bieten? Du weißt doch, ich habe Geld wie Mist. Ich biete dir was viel Besseres. Rate mal was. Hä? Etwas, was du seit langem vergeblich suchst. Etwas, wonach ich seit langem vergeblich suche? Ein neues Zauberbuch. Nein. Einen Dienstboten. Dienstboten? Wirklich? Ist auch dumm genug? Oh, oh. Dümmer geht's nimmer. Wo ist er? Da. Ist er auch so dumm, wie er aussieht? Noch viel dümmer. Wie heißt er denn? Seppel. Also, Seppel, ich nehm dich. Kannst du auch Kartoffel schälen? Von Kopf bis Fuß, Herr Schnackelmann. Du verdrehst ja meinen Namen, Kerl. Ich bin auch nicht einfach ein Herr. Schon gut, Herr Zackelkram. Zackelkram? Ich verlange von dir die Anrede großer, berühmter Zauberer Petrusius Zwackelmann. Merk dir das ein für alle Mal. Sehr wohl, großer und geblümter Zauberer Zebrutilius Wackelzahn. Pech und Schwefel! Glaubst du, ich dulde es, dass du dich über mich lustig machst? Soll ich dir auf der Stelle in einen Affen verzaubern oder in einen Regenwurm? Hokus, sei ein... Nein. Nicht verzaubern, sonst hast du doch wieder keinen Dienstboten. Da hast du recht. Seppel verträgt deinen Namen nicht mit Absicht. Nein, er ist zu dumm dazu. Hotzenplatz, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin. der Herr Dimpfelmoser, seines Zeichens Polizist, mit Gewehren und Pistolen eindrucksvoll bewaffnet ist. Dabei bliebe er viel lieber drin in seinem Hauptquartier. Doch die öffentliche Meinung zwingt ihn, dass er ausmarschiert. Und vor Angst wird's Dimpfelmoser wechselweise kalt und heiß. Deshalb, weil sein Polizeichen von dem allem hier nichts weiß. Ach du lieber Himmel, wenn der wüsste, was hier grad passiert. Dimpfelmoser würde sicher auf der Stelle pensioniert. Aber nichts ist so schlimm wie ein pensionierter Polizist, der so wie der Dimpfelmoser annimmt, dass er wichtig ist und dass alle Leute sehen diese seine Wichtigkeit. Macht er dauernd Überstunden, manchmal auch bis früh um zwei, drei. Den Räuber Hotzenplotz, wetzt seine Messer am Messerschleifklotz. Jeden Tag schleift er seine sieben Messer. Und den langen Säbel, dann säbelt er noch besser. Au! Jeden Tag, uns ist bekannt, schleicht sich der Räuber zum Waldesrand. Er liegt auf der Lauer, er ruht sich nicht aus. Aber dann am Sonntag, da bleib ich meist zu Haus. Jeden Tag und den ganzen Tag lang wartet Hotzenplotz auf seinen großen Fang. Auf seine größte Beute wartet er Tag ein Tag aus. Aber diese Beute bleibt meistens leider aus. Jeden Tag liegt der Räuber auf der Lauer. Und wenn er nichts erbeutet, dann wird er ziemlich sauer. Doch aus Fehlern kann man lernen, es macht nichts, wenn man irrt. Kann durchaus sein, dass man dabei schlauer wird. Hokus, Pokus, Vätergrüfte, auf dem Mantel durch die Lüfte, Zwiebelmohn und Krokus, Hokus, Hokus, Pokus! Wer? Hier unten bin ich. Wenn du dich auf den Boden legst, siehst du mich. Na, was denkst du, wer ich bin? Ach, und du siehst aus wie ein fauler Kürbis mit einer Kerze drin. Nein, ich bin eine Unke. Warum hockst du denn in der Schmutzpfütze da unten rum? Ich warte. Worauf denn? Sondern was? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen darf. Schick dich der Zwackelmann? Der weiß gar nicht, dass ich hier bin. Der ist heute nach Buxtehude. Na los, erzähl schon, wer du bist. Ich war einmal die schöne Fee Amaryllis. Ich sitze seit 7 Jahren in diesem Unkenpfuhl. Warum denn? Zwackelmann hat mich verzaubert. Er kann mich nicht leiden. Ich habe ihn manchmal ein bisschen dazwischen gezaubert. Da hat er mich überlistet und hat eine Unke aus mir gemacht. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Verschaff mir etwas Feenkraut. Es wächst auf der hohen Heide hinter dem Zauberschloss. Wenn du es mir bringst und mich damit berührst, bin ich frei. Es bricht allen bösen Zauber. Holst du es mir? Ich kann hier gar nicht weg. Wenn ich aus dem Schloss will, trifft mich der Blitz. Wenn du ein Stück deiner Kleidung im Schloss zurücklässt, eins, das du unmittelbar auf dem Körper trägst, bist du frei und kannst gehen, wohin du magst. Versuch's mal. Lass deinen Hut hier. Du wirst schon sehen. Den Hut, den habe ich mir von meinem Freund ausgeliehen. Das spielt keine Rolle. Ja gut, dann lasse ich ihn da. Und nun erzähl mir noch ein bisschen über dein Feenkraut. Sonst finde ich's womöglich nicht. Auf der hohen Heide steht eine alte Wetterfichte. Oh. Da musst du auf den Mond warten. Hier unten in diesem morschen Gemäuer ist es selbst Wackelmann nicht ganz geheuer. Hier liegen die Jahrtausende alten Wackelmänner noch gut erhalten. Ein Wackelmann hat nie sein Herz verloren, drum werden die Zwackel auch nicht geboren. Bevor nämlich Zauberer wie Wackelmann sterben, zaubern sie sich schnell einen Erben. In Essen sitzt Kasperl vor Angst ganz bleich bei der alten Fichte am schwarzen Teich. Er hofft auf den Mond und sein schummriges Licht. Im Dunkeln sieht man das Feenkraut nicht. Nur im Mondschein beginnt es zu leuchten, drum zittert der Kasperl im Moos, dem Feuchten. Besitzt man das Feenkraut, wie wunderbar, ist man für Zauberer unsichtbar. Gebrochen ist dann Petrosilius' Wille, da hilft ihm auch nicht die stärkste Brille. Oh, wie wird die Geschichte enden, kann Petrosilius das Blatt noch wenden? Denn der letzte Zwackelmann sich keinen Sohn mehr zaubern kann, wer legt den Zauberer später ins Grab neben seine Väter? Was tut man nicht alles, man wandert drauf los, für so eine Unke ins Wackelmanns Schloss. Die Unke behauptet, sie sei eine Fee, doch sowas zu sagen tut keinem nicht weh. Die Unke ist hässlich, wenn ich sie befrei, wer sagt, dass die Fee nicht noch hässlicher sei? Doch allgemein heißt es, die Feen sind schön, die Augen, die Haare sind nett anzusehen. So will ich denn wandern zur hohen Heid hin, Erlösung hat nur mit dem Feenkraut Sinn. Es wächst ein paar Stunden von hier, und hab ich's gefunden, dann eil ich zu ihr. Seppel! Pest und Hölle! Woher kann der wissen, wie man aus dem Pannkreis herauskommt? Der wird sich wundern, wie schnell er wieder da ist. Ich hab ja seinen Hut. Herbei, herbei, wo auch immer er sei. Des Hutes Besitzer stelle sich ein. Wo der Hut ist, soll er auch selber sein. Hokus, so sei es, Fokus. Wie kommst denn du hierher? Das möchte ich auch gern wissen. Also sowas ist mir seit 50 Jahren nicht mehr passiert. Wer zum Teufel bist du? Ich bin der Seppel. Das stimmt nicht. Doch. Der sieht ganz anders aus. Er war Dienstbote bei mir. Dieser Hut ist von ihm. Warum lachst du? Weil der Hut mir gehört. Ich habe ihn mit dem Kasperl seiner Zipfelmütze vertauscht, damit uns der Räuber Hotzenplotz verwechselt. Ah, da hat der Hotzenplotz also geglaubt, dass der andere du bist. Da hat er also den Kasperl an mich verkauft. Ja, genau so ist es. Oh, ich bin ich. Oh, dieser alte, blöde Hornochse. Dieser Zwackelmann mit seinem Zauberhut, der ist immerzu in Rage und in Wut. Warum kann er nicht einmal gelassen sein? Immerzu ist er am Gift und Galle Spein. Wenn es bloß einmal keine Kartoffeln gibt, kriegt er gleich einen Tobsuchtsanfall, dass es stiebt. Und dann zauberschnackelt er ganz wild drauf los, ohne Überlegung, einfach furios. Sag mal ehrlich, wohin kämen wir denn dann? Wären alle Zauber so wie Zwackelmann? Überall wird großes Durcheinander sein. Keiner weiß mehr ein, noch aus, noch ein. Besser wär's, wenn man, wie wohl ein jeder sieht, ihm die Zaubereigenehmigung entzieht. Doch das geht nicht, hört nur diese Unvernunft. Zwackelmann ist Präsident der Zaubererzunft. Bitte drei Kartoffeln. Kartoffeln wollen Sie? Wir haben keine. Aber eine. Überhaupt keine. Aber keine? Nein. Oh. Sagen Sie mal, können wir nicht ein Tauschgeschäft machen? Magen-Nasen-Trost. Guter Mann, Sie sind wohl fremd hier. Wir haben seit Monaten keine Kartoffeln mehr. Der Räuber Hotzenplotz hat sie alle. Das ist nicht wahr. Das ist eine Gemeinheit. Den werde ich aber einen Kürbis einklagen, du. Was? Dem Hotzenplotz? Den Zwackelmann. Ein guter alter Freund von mir. Du, warum hast du denn so eine große Nase? Wenn ich der Räuber Hotzenplotz bin, aber nicht weiter sagen. In dem kleinen Städtchen Eschenbach liebt ein jeder Bratkartoffeln sehr. Doch es gibt seit vielen Wochen, ach, keine einzige Kartoffel mehr. Räuber Hotzenplotz, dieser grobe Klotz, der ist schuld an all diesem Malheur. In dem kleinen Städtchen Eschenbach schleicht sich Hotzenplotz durch den Verkehr. Überall da hört er weh und ach, über ihn beklagt man sich so sehr. Räuber Hotzenplotz, dieser grobe Klotz, der ist schuld an all diesem Malheur. In dem kleinen Städtchen Eschenbach, Hotzenplotz versteht die Welt nicht mehr. Was nützt ihm der schönste Schnupftabak? Kriegt zum Fleisch Kartoffeln er nicht her. Ist denn Hotzenplotz wirklich dieser Klotz, der da schuld sein soll an dem Malheur? So, Kasper, du hast mich erlöst. Dafür will ich dir danken. Hier, nimm diesen Ring. Was soll ich denn damit? Das ist ein Wunschring. Drei Wünsche stehen dir frei. Wenn du sie aussprichst und ihn drehst, erfüllt er sie dir. Also, macht's gut. Auf Wiedersehen. Wo gehst du denn hin? Nach Haus, ins Feenreich. Ach so, ich verstehe. Ich aber nicht. Wo ist denn das Feenreich? Dort, wo es niemand sucht. Also, macht's gut. Er hat schon die Gelegenheit, Juppaidi, Juppaida, dass er eine Fee befreit, Juppaidi, Heida. Man bekommt ein Ringlein dann, mit dem man sich was wünschen kann, Erdnussbutter, Suppengrün und vielleicht was anzuziehen, Pudding, Spielzeug, Flaschenbier und ein Gummitier. Doch nur wer eine Fee befreit, Juppaidi, Juppaida, bekommt so ne Gelegenheit, Juppaidi, Heida. Nun Zeppel, Kasperl, gebt gut Acht, dass ihr auch keinen Fehler macht. Wünsche, die sind schnell vertan. Drum denkt gut nach und strengt euch an. Wenn ihr unvorsichtig seid, tut's euch nachher leid. Er hat schon die Gelegenheit, Juppaidi, Juppaida, dass er eine Fee befreit, Juppaidi, Heida. man bekommt ein Ringlein dann, mit dem man sich was wünschen kann. Ihr Kinder, hört mal alle her, denn es interessiert uns sehr. Welche Wünsche hättet ihr, wäret ihr jetzt hier? Los, Nymphemose, lies uns vor. Öffentliche Bekanntmachung. Gesucht werden Kasperl und Seppel. Besondere Kennzeichen, rote Kasperlmütze und grüner Seppelhut. An alle Personen, die in der Lage sind, zweckdienliche Mitteilungen zu machen, ergeht hiermit die polizeiliche Aufforderung, sich unverzüglich auf der Polizeiwache einzufinden. Sämtliche Aussagen werden auf Wunsch, Was ist denn? Wunsch? Wer noch? Ah, oh, da schau! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fall hinten um! Fester ist Großmutter. Jetzt nicht in die Nacht fallen. Das sind wir wieder, Großmutter. Die Buben. Ich muss sagen, jetzt reicht mir's aber. Ich habe einen ganzen Bogen Kanzleipapier vollgeschrieben, umsonst. Und eine öffentliche Bekanntmachung verlesen? Konntet ihr nicht ein Weilchen früher kommen? Das war leider nicht möglich, Herr Wachtmeister. Aber wir haben Ihnen was mitgebracht. Da bin ich aber gespannt. Gehen wir erst mal in die Amtsstube. Das interessiert mich. Ja, da gehen wir mit in die Amtsstube. Ja, in die Amtsstube. Hier ist eine Amtsstube und kein Jahrmarkt. Raus! Großmutter, schließt dir die Tür. Habt ihr nicht gehört? Ihr habt ihr nicht verloren. Raus! Raus, hab ich gesagt! So, was habt ihr mitgebracht? Ruhe! Den Räuber Hotzenplotz. Wo bin ich? Auf dem Filmoser Schreibtisch. Hey, Sie da! Runter von meinem Schreibtisch! Was fällt Ihnen ein, einfach draufzusteigen? Wo kommen Sie so plötzlich her? Wer sind Sie? Das ist doch der Räuber Hotzenplotz! Unsinn, ein Räuber in Strumpfsocken! Ja, doch! Ich erkenne ihn wieder! Sie müssen ihn sofort festnehmen! Ja! Lass mich los! Nur über meine Leiche, Herr Hotzenplotz. Oh. Ich hab ihn! Mina! Weg da! Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet! Das ist mir wurscht, ich möchte hier raus! Oh. Oh. Hier, halt mal! Ich bin doch festgeklemmt hier. Mensch, nimm doch die Kette weg hier. Hilf mir doch. Fester, viel fester ziehen. Dies war die Geschichte von Herrn Hotzenplotz, dem Rohrhäuber, der Land auf Land abbekannt ist wie ein bunter Hund. Die Bürger fürchten ihn nicht mehr und seinen scharfen Säbel. Wenn sie keine Angst mehr haben, hat das seinen Grund. Denn es ist der Hotzenplotz, ein Mensch von großer Schläue. Hat man ihn auch jetzt gefangen, er wird sich befreien. Denn inzwischen hat man ja im ganzen Volk die Meinung, Hotzenplotz ist 10-mal schlauer als die Polizei. Für unseren Freund, den Hotzenplotz, gibt's weder Schloss noch Riegel, auch wenn man ihm mit List und Tücke eine Falle stellt. Er meistert jedes Hindernis und zwar ganz hotzenplötzlich. Er wird immer frei sein und wird tun, was ihm gefällt.